Es ist möglich, sich an neue Umstände zu gewöhnen. Es ist möglich, sich anzupassen und nicht aufzufallen. Aber es ist niemals möglich, nicht man selbst gewesen zu sein. Die eigene Geschichte bleibt im eigenen Kopf und in den Köpfen der anderen. Ein überraschend aufsteigendes Genie, so denken wir, ringt sich allein durch. Es braucht niemanden. Schließlich ist es sein durch die Natur vorbestimmter Weg, aus der Armutstiefsee in den Himmel der Bürgerlichen emporzusteigen. Diese Haltung ist nichts als eine Entschuldigung der Menschen, die über das Schicksal der armen Kinder entscheiden. Für diese Menschen wäre eine systematische Ermöglichung von Aufstieg zu aufwendig und zu teuer. Und dann müsste man anerkennen, dass aufgrund der Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft tausende Kinder zurückbleiben, die ohne soziales und kulturelles Kapital aufwachsen und ohne ein Umfeld, das ihnen die Hand reicht. Tausende potenzielle Genies in Vorstädten, in Plattenbauten, in Flüchtlingsunterkünften, die ihre Möglichkeiten niemals entfalten werden. Denen wir allenfalls so viele Almosen geben, dass sie nicht kriminell werden und nicht ganz so krank.